von Subul al-Salam, die Erklärung von Ulu al-Maram. Subul al-Salam ist von Al-Amir al-San'ani und Ulu al-Maram ist von Ibn Hajar al-Asqalani. Wir haben, Barakallahu fikum, das Buch des Gebetes und heute fangen wir an oder machen wir weiter mit Kitab al-Janais. Mit Kitab al-Janais, bi-Ibni Ta'ala. Barakallahu fikum, Mutabi, bi-Ibni Ta'ala. في كتاب الجنائز عليه السلام. نتابع بإذن تعالى في كتاب الجنائز من كتاب الصلاة من سبل السلام للأمير الصنعاني الموصلة إلى بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الجنازة بفتح الجيم وكسرها يعني إما الجنازة أو الجنازة وهو الميت وبالفتح السرير السرير مع الميت والذي يحمل يعني الذي يحمل عليه الميت والميت هذا يسمى الجنازة وطبعا اليوم في العرف عرفا الجنازة هي إذا مات إنسان فحمله الناس ومشوا به إلى المقبرة فتسمى جنازة وإنما الصحيح أن الجنازة هي الميت يعني إذا مات الإنسان يسمى جنازة لأنه خلاص يحمل ويذهب به إلى قبره الحديث 93 بعد 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكثر ذكر هاذم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان وهو حسن صحيح في صحيح الترمذي هادم أو هادم بالمهملة هادم وهادم بالذال الهادم أي المعجمة الهادم معناه القاطع والهادم المزيل للشيء المزيل للشيء الموت يزيل اللذات كما يقطعها ولكن هنا أكثر ذكر هاذم اللذات أي قاطع للذات وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت وقد ذكر في آخر الحديث فوائد كثيرة بارك الله فيكم مثل فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليلا إلا كثره هناك بعض الروايات التي أدت ولكن غالب هذه الروايات ضعيف أو ضعيف جدا المهم أن الإنسان يذكر هادم اللذات أو هادم اللذات أنه يذكر الموت وكان السلف إذا جلسوا مجلسا أكثر فيه من ذكر الموت لأن الموت يقطع الأماني والموت يجعل الإنسان يراجع نفسه وينظر في عمله وفي فعاله في هذه الدنيا الموت يجعل الإنسان يفكر ماذا إذا مت الآن ماذا سيحصل لي ويجعل الإنسان يتجهز ويجهز نفسه لهذه اللحظة للحظة الموت فإذا أكثر الإنسان من ذكره كان رادعا له عن فعل الحرام وحافزا له لفعل الخير والإقدام على العمل الصالح فلذلك وجب أن يذكر الإنسان هادم اللذات أن يذكر الموت وأن يتفكر بالموت ولكن هذا لا يؤدي بالإنسان أنه طبعا يخرج عن طوره في ذكر الموت وإنما بارك الله فيكم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للمسلمين أن يغفلوا عن ذكر الموت وأن ينساقوا وراء الدنيا لأن الدنيا غرارة مكارة أما الذي يذكر الموت فإنه يستعد لفراق هذه الدنيا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كتاب الجنائز. بارك الله فيكم. Das Buch von Al-Janaiz. Al-Janaiz ist Plural von Janaza. Man sagt auch Jinaza. Das ist im Arabischen, man sagt Janaza und Jinaza. Janaza ist das, der Verstorbene oder das Verstorbene. Und Jinaza ist das Bett, worauf das Verstorbene oder der Verstorbene kommt. Und wenn man Janaza sagt heutzutage, da meint man eher den, natürlich auf Deutsch sagt man Trauerzug. Aber wir haben keinen Trauerzug in unserer Religion. Du darfst nicht jetzt mit Leuten gehen und Trauer oder manche, die schlagen sich und so weiter. Das darf man nicht in unserer Religion. Sondern lieber so sagt man Leichnamzug. Leichnamzug. Das heißt, wenn die Leute die Leiche tragen und die gehen zum Grab. Oder sie, natürlich, sie bringen den Verstorbenen zum Grab. So soll man aufpassen. Das ist in der arabischen Sprache Al-Janaza, das bedeutet Verstorben, Verstorbene. Und, oder das Bett, oder normalerweise macht man so mit Holz, dass man das tragen kann und die Person kommt drauf und dann läuft man, oder geht man, Entschuldigung, zum Grab. Hadith 493, Abu Huraira, radhiyallahu alayhi, berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, أكثر ذكر هذه من لذات أي الموت. Das bedeutet, erwähnt viel den Vernichter der Begierden und Genüsse. Liebe Genüsse, benutzt man hier. Das bedeutet, erwähnt viel den Vernichter der Genüsse, und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Maut, das bedeutet Tod und Sterben, das wird das Sterben. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi und An-Nasa'i und Ibn Hibban hat das als Sahih eingestuft, auch At-Tirmidhi hat das natürlich als Hasan und Sahih eingestuft, und das ist in Sahih At-Tirmidhi. Barakallahu fikum, hier das Wort im Arabischen, das bedeutet entweder Vernichter, Hadim, Vernichter, oder was sozusagen die Sachen zu Ende bringt. Was die Sachen zu Ende bringt, das bedeutet Beender. Was man was beendet. Und beide sind richtig. Beide Bedeutungen sind in diesem Zusammenhang richtig. Das heißt, wenn man Vernichter von Genüssen und von Begierden sagt, oder wenn man sagt Beender von Genüssen und was man genießt und natürlich Begierden, was man haben will oder was man sich wünscht in diesem Leben. Das heißt, man sollte über Tod und Sterben reden und da sollte das gedenken und da soll jemand erwähnen. Deshalb haben unsere Salaf, als sie zusammensaßen, die Ulama und die Leute, die gut waren, als sie zusammensaßen, sie haben sofort vom Tod gesprochen und vom Sterben gesprochen. Für diese Überlieferung gibt es sozusagen Zusatzwörter, aber die sind meist schwache Sätze, die dazu kommen. Aber wichtig ist, dass man versteht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat, dass man vom Tod spricht und dass man sozusagen sich immer erinnert, dass man sterben wird. Warum? Weil wenn man nicht gewarnt wird und wenn man nicht ermahnt wird mit dem Tod, dann wird man viel tun und dann wird man in diesem Leben so leben, als ob man ewig bleiben würde. Aber keiner bleibt ewig und jeder von uns wird sterben, und deshalb soll man sich überlegen, was ist jetzt, wenn ich sterbe? Wenn ich jetzt sterbe, wenn der Engel des Todes zu mir kommt und der will meine Seele wegnehmen, was ist mit mir? Habe ich mich vorbereitet? Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich richtig? Mache ich Gutes? Das sind Fragen, die wichtig sind. Deshalb der Tod und das Sterben. Das Sterben ist eine Ermahnung für die Leute. Und wenn die Leute durch den Tod und das Sterben nicht ermahnt werden, das heißt, dann gibt es einen Fehler im Herzen. Und das ist normalerweise klar bei fast allen Menschen, wenn sie von Tod und Sterben hören, dann machen sie sich Gedanken. Und manche haben natürlich übertriebene Angst vor dem Tod. Und das ist nicht gemeint hier, nicht, dass man übertreibt, aber dass man sich vorbereitet und dass man Allah fürchtet und dass man sozusagen diese Gedanken hat im Kopf, was ist mit mir, wenn ich jetzt sterben werde? Und das ist die Ermahnung in diesem Zusammenhang. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه أي هذا عند البخاري ومسلم. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني الموت قادم لا محالة، ولكن لا يدعو على نفسه بالموت ولا يتمنى الموت لوقوع بلاء به أو مرض أو فراق أو إلى غير ذلك. يعني إنسان حصل له مشكلة فما يجوز له أن يتمنى الموت. الإنسان كان غنيا فذهب ماله، كان عنده زوجة ماتت زوجته، كان عنده أطفال مريض الأطفال، كان عنده مال ضاع المال، ما يجوز له أن يقول يا ربي أمتني أو يقول والله أنا أتمنى الموت، ما يجوز هذا. لضر نزل به، الضر هو كل شيء يضر الإنسان. قال بعض أهل العلم هذا في غير الفتنة في الدين أو خشية الافتتان في الدين، أما إذا خشي أن يفتن في دينه قالوا فلا بأس أن يدعو، أن يقول إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، حتى ما يفتن الإنسان بدينه، أو أن يتمنى الشهادة، أو أن يتمنى الشهادة. أو قال بعضهم كما في قول مريم يا ليتني مت قبل هذا، فإنها تمنت ذلك لمثل هذا الأمر المخوف من كفر من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها. ولكن الصحيح بارك الله فيكم أن المؤمن لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت أبدا، وإنما إن كان لابد فاعلا فيقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الوفاء، أو توفني إذا كان الوفاء خيرا لي، أو أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته. وأما تمني الشهادة أو التمني أن يموت الإنسان غير مفتون فهذا ما في تمني الموت لنفسه، إنما هنا لا يتمني أن أحدكم الموت لضر نزل به، وإنما يصبر على الابتلاء و يصبر على قضاء الله ويرضى بالقضاء، ولا بأس أن يأخذ بالأسباب التي ترد القضاء الذي وقع به. يعني مثلا إنسان أفقره الله سبحانه وتعالى بعد أن كان غنيا يعمل ويحاول أن يرجع كما كان، فإذا بارك الله فيكم لا يتمنى المؤمن الموت لضر نزل به، وإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما دامت ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. في 194 أنس رضوان الله عليه زعت dass der Prophet محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زعت keiner von euch darf sich den Tod wünschen, weil ihm etwas Schlechtes widerfahren ist. Und wenn er unbedingt um den Tod bittet, das wird, oder sich den Tod wünscht, dann sollte er sagen, O Allah, lass mich am Leben, solange das Leben besser für mich ist oder richtig für mich ist, und lass mich sterben, wenn das Sterben besser für mich ist oder richtig für mich ist. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum. Wenn dir etwas Schlechtes widerfährt, dann musst du eigentlich Geduld zeigen. Und du musst damit einverstanden sein mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala beschlossen hat. Das heißt einverstanden nicht, dass du nicht dagegen machen kannst. Das heißt, du wirst krank. Aber das heißt nicht, dass du nicht zum Arzt gehst oder dass du keine Medikamente nimmst. Du bist arm geworden, nachdem du reich warst. Das heißt nicht, dass du sagst, okay, ich bin so arm geworden, dann mache ich gar nichts. Nein. Du sollst damit mit deinem Herzen zufrieden sein. Du sagst, so hat Allah gewollt. Qaddar Allah. Oder Qadar Allah ma sha'a fa'al. So hat Allah gewollt. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Aber du kannst etwas tun, damit du eine bessere Lage hast. Du musst Geduld zeigen. Aber das ist falsch. Wenn dir etwas Schlechtes widerfährt, dass du sagst, oh Allah, lass mich sterben. Ich wünsche mir, dass ich sterbe. Das darf man dem Mu'min, der Mu'min darf sowas nicht tun. Und darf sowas nicht sagen. Wenn man unbedingt dann sagen möchte, dann sagt man, oh Allah, lass mich am Leben, solange das Leben für mich gut ist oder richtig ist, besser ist. Und lass mich sterben, wenn das Sterben für mich besser ist. Und hier, Barakallahu fikum, aufpassen. Und zwar, es gibt doch andere Beweise, das heißt, es gibt zum Beispiel Maryam, radhiyallahu anha, als sie gesagt hat, Ja leitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Die hat gesagt, wäre ich nicht am Leben, als mir das passierte, oder wäre ich in der Vergesslichkeit geraten, dass keiner sich an mich erinnert. Und es gibt auch noch eine Überlieferung von unserem Propheten Muhammad sallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, wenn du die Leute in Versuchung bringen willst, O Allah, nimm mich, das heißt, nimm meine Seele, aber nicht, dass ich versucht werde. Was bedeutet das? Darf man hier? Oder Shahada? Märtyrertum, wenn das richtig wäre. Shahada, aber Shahada ist das bedeutet auch, das könnte Shahada sein, wenn man auch anhand einer Bauchkrankheit stirbt oder Pest und so. Darf man sich sowas wünschen? Eigentlich, der Muslim allgemein wünscht sich nicht das Sterben und den Tod. Der wünscht sich nicht den Sterben und das Tod, barakallahu fikum. Aber der Muslim sollte immer Geduld zeigen. Aber wenn das unbedingt ist, wegen der Religion, dann könnte man das sagen. Nicht, weil man krank geworden ist oder weil man ein Problem im Leben hat, dann sagt man, oh Allah, lass mich sterben. Das gibt es in vielen Ländern. Wenn der Mann zum Beispiel stirbt, dann sagt die Frau, oh Allah, warum hast du ihn genommen? Nimm mich vor ihm. Und das ist falsch. Oder eine Person sagt, oh Allah, nimm mich anstatt meine Kinder und so. Das ist alles falsch und das darf man nicht. Wenn unbedingt dann, das wird, wenn die Lage so schwer geworden ist für deine Religion und du kannst deine Religion überhaupt nicht mehr praktizieren und so weiter, dann könnte man vielleicht sagen, aber nicht wegen Geld oder Dunya. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa an Burayda ibn al-Hasib, ibni Afwan al-Hasib, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, al-mu'minu yamutu bi'araq al-jabin, rawahu al-thalatha. وصححه ابن حبان وهو في صحيح الترمذي أخرجه أحمد وابن ماجة وأخرجه الطبراني المؤمن يموت في رواية برشح الجبين وبعرق الجبين وهي من علامات حسن الخاتمة من علامات حسن الخاتمة لما يبدأ الإنسان عند موته أن يعرق عرقا شديدا على جبينه. ولهذا الحديث بارك الله فيكم وجهان، عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق دونه جبينه، أي يشدد عليه تمحيصا لبقية ذنوبه المؤمن، والثاني أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى. يعني أنه حال الموت ونزع الروح شديد عليه، فيدركه الموت وهو في حالة عرق الجبين، إما للحالة وإما لمسألة الموت. طبعا بارك الله فيكم، هذا معروف أن المؤمن الله سبحانه وتعالى يشدد عليه سكرات الموت حتى يخرج إلى الله سبحانه وتعالى صافيا خاليا من ذنوبه. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند موته صلوات الله وسلامه عليه، عند موته كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد مرض مرضا شديدا، وكان يتألم ألما شديدا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول في الرفيق الأعلى إن بالموت لسكرات صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا بارك الله فيكم إذا كان هذا مؤمن فعند سكرات الموت لسه في عنده بعض الذنوب إلى غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يشدد عليه سكرات الموت حتى تخرج روحه وتفيض إلى الله سبحانه وتعالى وليس عليه من الذنوب شيء. أما الكافر إذا كان عنده بعض المسائل الجيدة فالله سبحانه وتعالى يخفف عليه سكرات الموت حتى يخرج خاليا من الحسنات، ليس من الذنوب، من الحسنات. فهذا هو. فليس انتبه يا أخوة، ليس مسألة أن الإنسان يموت به كما يقول مات مرتاح وكذا، هذا ما فيه دليل على أنها حسن خاتم، إنما إذا شدد عليه أكثر فهذا قد يكون علامة لحسن الخاتمة، والله تعالى أعلم وأعلم. حديث فيه هندسون نيسك بريدة ابن الحصيب رضوان الله عليه überliefert dass der Prophet sallallahu oder berichtet der Prophet vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte al mu'minu yamutu bi 'araq al jabin, der Gläubige stirbt und beim Sterben schwitzt er und die Schweißtropfen sieht man an seinem Stirn, das wird er schwitzt viel an seinem Stirn. This hadith is by Al-Tirmidhi and Ibn Hibban and Imam Ahmad and Ibn Majah and by Al-Tabarani, Abafun Ibn Mas'ud Ibalifat Allah alayhi, the state that Al-Mu'minu yamutu bi rashhi Al-Jabin. That's bedeutet an Stern von Gläubigen, man sieht wie er an Stern beim Sterben schwitzt. Die Gelehrten sagen, das heißt, weil in dieser Stelle dieser Mu'min wird für ihn so schwer sein, weil das eine Prüfung ist. Einer der sozusagen der Endprüfungen, weil er das Leben verlassen wird, das diesseitige Leben verlassen wird. Und deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala macht das bei dem Gläubigen sehr schwer, damit dieser Gläubige zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Seele zu Allah subhanahu wa ta'ala steigt und diese Seele hat keine Sünden mehr. Und die andere Bedeutung, das ist, der Mu'min hat immer was Gutes in diesem Leben getan und er hat gearbeitet und er hat geschwitzt. Der hat geschwitzt und dann kommt zu ihm der Tod. Das ist, barakallahu fikum, entweder bezüglich der Lage an sich selbst, des Lebens, der Mu'min betet und so weiter und der schwitzt in diesem Leben und dann kommt der Tod zu ihm, oder im Sterbeprozess schwitzt er viel, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm noch seine Sünden verzeiht, subhanahu wa ta'ala. Und hier, barakallahu fikum, ist es wichtig zu verstehen, weil manche Leute das falsch verstehen. Wenn eine Person am Sterben liegt und diese Person hat Schmerzen, dann sagt man, aber stimmt, weil er schlecht ist. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Eigentlich, das kann anders sein. Dann kann ein Zeichen sein, dass diese Person in Ordnung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn prüft. Und das kann nicht, aber das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn manche Leute sterben und dann sterben sie leicht. Und so, dann denken die Menschen, oh, das ist gut. Das ist nicht der Fall. Das kann sein auch, dass diese Person nicht so viele Sünden hat, deshalb stirbt er leicht. Ja? Aber das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber für uns, wenn jemand gläubig ist, wenn jemand gut ist und er stirbt und er hat viel Schwitzen und so weiter, dann ist diese Barakallahu fikum, dann ist dies in Ordnung. Und das ist ein Zeichen des Imans. Allah ta'ala ala. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة لقنوا موتاكم. طبعا الميت إذا مات شلون تلقنوا؟ فالمعنى هنا إذا كان في سياق الموت, يعني إذا كان في لحظات الموت وليس بعد الموت. إذن هنا مجاز لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي عند الموت لقنوه لا إله إلا الله. فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. والحديث صحيح صحيح الجامع. إذن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, في رواية فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا, والمراد تذكير الذي في سياق الموت بلا إله إلا الله. لأنه لو قال لا إله إلا الله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, والأمر هنا للندب. وكره العلماء الإكثار, كره العلماء الإكثار عليه لأنه قد يضجر ويضيق حاله فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. يعني إنسان في لحظات الموت قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قد يضجر قل لا, فذلك يلقب مرة واحدة يذكر بلا إله إلا الله. وهنا موتاكم أي موتى المسلمين, موتى المسلمين. أما موت غير المسلمين فيعرض عليهم الإسلام قبل موتهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, عرض على أبي طالب الإسلام قال له كلمة كلمة يا عم تقولها أحاجد عنك بها يوم القيامة, يعني دافع عنك يوم القيامة بهذه الكلمة. فأبو جهل يقول له أتترك دين آبائك؟ فسبحان الله, فالأصل لما يموت المؤمن يكون حواليه مؤمنين, والكافر لما يموت يكون حواليه كفار الأصل طبعا. فأما الكافر فيدعى إلى الإسلام, يدعى إلى الإسلام, وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الذمي الذي كان يخدمه. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله, فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. نظر إلى أبيه فالأب قال له أطع أبا القاسم, فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج, فلما وصل إلى الباب سمع صوت أهله يبكون عليه لأنه ما قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وما بارك الله فيكم, يحسن أن يذكر المريض سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه وبره سبحانه وتعالى لكي يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فذلك يلقن العبد بعض المحاسن, يلقن العبد بعض المحاسن في هذه اللحظة, حتى محاسن الإنسان. يعني أنت كنت رجل صالح, أنت كنت تصلي, أنت كنت كذا, الله يغفر لك إن شاء الله وكذا, وهذه المسائل. وطبعا أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الشاب وهو في الموت فقيل كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي, أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. يعني أعطاه الجنة وأمنه من النار. قال: أخاف ذنوبي وأرجو الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا بأس أن يوجه الذي يكون في سياق الموت يوجه اتجاه القبلة، لا بأس بذلك. إذا ما وجه ما في مشكلة، ولكن لا بأس أن يوجه بهذا الاتجاه، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث 496 أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه und أبو هريرة رضوان الله عليه haben überliefert, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Das bedeutet, erinnert eure Sterbenden, was auf Sterbenden mit La ilaha illallah oder an La ilaha illallah. Das heißt, sagt ihnen, dass sie La ilallah sagen beim Sterben, nicht nachdem sie gestorben sind. Weil wenn sie gestorben sind, das hilft nicht mehr, weil sie gestorben sind. Und der Prophet sagt, das Hadith ist bei Muslim. Und der Prophet s.a.w. sagte, wer sein letztes Wort La ilaha illallah ist, kommt ins Paradies, egal was ihm geschieht. Das bedeutet, wenn das letzte Wort La ilaha illallah ist, dann werden alle Sünden verziehen. Deshalb sagt man den Leuten La ilaha illallah. Das heißt, wenn jemand am Sterben ist vom Muslimin, dann sagt man ihm, sag La ilaha illallah. Aber nicht viel verlangen. Weil es kann sein, dass man ihm sagt, sag La ilallah, der sagt nicht. Sag La ilallah, der sagt nicht. Sag La ilallah. Das heißt natürlich für uns jetzt, La ilallah Muhammad Rasulullah. Sag das. Der sagt, ich will nicht mehr. Oder der sagt etwas Schlechtes, weil er in dieser Lage anders ist. Ja? Die Engel sind dabei, die Seele wird entzogen und sowas, das ist schwerer. Deshalb, barakallahu fikum, man sagt ihm, La ilaha illallah, oder man sagt, sag La ilaha illallah. Wenn er das sagt, Alhamdulillah, wenn nicht, dann lass man ihn ein bisschen später vielleicht. Und hier sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Mautakum, das wird eure Sterbenden, das wird die Leute, die im Sterben liegen, man sagt ihnen, La ilaha illallah, damit sie das sagen. Was ist jetzt mit den Leuten, die nicht Muslim sind? Die Leute, die nicht Muslim sind, sagt man ihnen auch La ilaha illallah? Man ruft sie zu Islam auf. Und man kann ihnen sagen, der Islam ist die Wahrheit und so weiter. Vielleicht nehmen sie den Islam an. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das mit seinem Onkel Abu Talib gemacht. Der hat ihm gesagt, mein Onkel, sag nur ein Wort. Wenn du dieses Wort sagst, dann werde ich für dich am letzten Tag viel sprechen können. Nur dieses Wort. Abu Talib guckt ihn an, Abu Jahl war da auch, er sagt ihm, wirst du die Religion deiner Väter und Verfahren verlassen wegen ihm? Abu Talib sagt gar nicht. Und er ist gestorben als Kafir, und wir wissen, barakallahu fikum, das Hadith ist klar. Dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging zu einem Juden, einem Jungen, der hat bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gearbeitet sozusagen. Der Prophet ging zu ihm besuchen, als er krank war. Der Prophet sagte ihm, sag La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dann hat der Junge seinen Vater angeschaut. Der Vater sagt ihm, tu was Abul Qasim dir sagt. Er hat das gesagt. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rausgegangen. Als er vor der Tür war, der hat gehört, dass die Leute angefangen haben zu weinen, weil der Junge ist gestorben. Der Prophet sagte, Alhamdulillah. Gelobt sei Allah, dass Allah diesen Jungen durch mich von der Hölle gerettet hat. Und hier, barakallahu fikum, soll man aufpassen, wenn jemand krank ist. Wenn jemand krank ist, dann sollte man ihm sagen, sterbekrank. Ja? Sollte man ihm erklären, dass dies die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass man, du warst gut in diesem Leben, du hast Gutes getan, du sollst Allah um Verzeihung, Vergebung bitten und du sollst gut von Allah subhanahu wa ta'ala denken. Und diese Person sollte eigentlich Mut bekommen. Das kann sein, dass er gesund wird und so weiter. Und der Prophet Muhammad Sassan ging zu einem jungen Mann besuchen, und dieser junge Mann war im Sterben, lag im Sterben. Der Prophet Muhammad Sassan sagte ihm: Wie geht's dir? Der sagte: Ich hoffe auf die Barmherzigkeit Allahs und ich fürchte meine Sünden. Das heißt, wenn ich vor Allah stehe, dann hoffe ich auf seine Barmherzigkeit. Aber ich fürchte meine Sünden. Ich habe Sünden getan. Der Prophet sagte: Wenn dieses Weib im Herzen eines Dieners sind oder vorhanden sind, wird dieser Diener bestimmt von Allah das bekommen, was er will, und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm in Sicherheit oder die Sicherheit geben, und er wird ihm Sicherheit geben von dem, was er Angst hat oder fürchtet. Also die Person hat gesagt: Ich hoffe auf seine Barmherzigkeit, ich hoffe von Allah subhanahu wa ta'ala, und ich fürchte meine Sünden. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm inshallah das geben, was er hofft, und er wird ihn in Sicherheit lassen von dem, was er gefürchtet hat. Und natürlich, barakallahu fikum, auch wenn jemand beim Sterben im Sterben liegt, dann sollte man ihn in Richtung Qibla tun, wenn man kann. Wenn man nicht kann, ist kein Problem. Wenn man nicht kann, es ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Aufpassen, ich meine, die Sache ist so, das sind Regeln. Bis jetzt haben wir über das Gebet nicht gesprochen, ja? Aber die Gelehrten des Islam, die haben das immer so gemacht, dass sie etwas erklären, damit sie zum Thema kommen, damit man sich vorbereitet auf das Thema. الحديث طبعا الى الان نحن ما تكلمنا عن الصلاه نفسها وانما هذه بارك الله فيكم عباره عن مقدمه لهذا الباب ثم سياتي الكلام حول الغسل وسياتي الكلام حول الكفن وسياتي الكلام حول صلاه الجنازه وماذا يفعل بعد صلاه الجنازه طبعا هذا يحتاج وقت وصلنا الى الحديث 97 بعد 400 وعن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف بل في بعض رواياته موضوع. وقال الدارقطني: حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح، وعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة أبي عثمان وأبيه، لأن الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان ليس بالنهدي عن أبيه عن معقل ابن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجه عن أبيه. إذن بارك الله فيكم، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ولكن قال ابن حبان: أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه ياسين. انتبه، كلام جميل لابن حبان. يقرأ إذا دخل عليه الموت، وليس إذا مات. عليكم السلام. و قال أحمد في المسند: حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون إذا قرئت ياسين عند الموت خفف بها عنه، فإذا هذا يؤيد أنه عند الاحتضار، عند الاحتضار وليس بعد الموت، وليس بعد الموت. وكذلك أسنده عن أبي الدرداء وأبي ذر قال: قال الرسول: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن وأبو بكر المروذي في كتابه الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد، وزاد فإن ذلك مخفف عن الميت. وفيه أيضا عن الشعبي كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عنده سورة البقرة، أي في عندنا ياسين عند الموت أو الرعد عند الموت أو البقرة عند الموت. فالمعنى أنه يقرأ قرآن عند الميت، ولكن هذا إذا كان الميت يستطيع أن يفهم الكلام، ما يقرأ عنده قرآن فيقول شيء بارك الله فيكم. أما حديث اقرأوا ياسين على موتاكم فإذا ضعيف، ضعيف بارك الله فيكم. بل قال انتبه الدارقطني: مضطرب الإسناد مجهول المتن، مضطرب الإسناد مجهول المتن، يعني في ناس ما يعرفون في متنه، والله تعالى أعلم. في هند تزيب النوينسك بارك الله فيكم عن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. معقل ابن يسار، معقل ابن يسار بريكتب تصدق قفيت محمد صلى الله عليه وسلم ساكت ليست باي أيغم فاشتغبنن ياسين فو، ليست ياسين فو باي أيغم فاشتغبنن. Das wurde bei Abu Dawud al-Nasai überliefert und Ibn Hibban sagt صحيح. Aber, بارك الله فيكم, diese Überlieferung ist schwach. Und die Leute, die das gesagt haben, dass es schwach ist, zum Beispiel Ibn al-Qattan, al-Darqutni und andere. Warum? Weil in dieser Überlieferung, erstmal Leute vorkommen, Transzendenten vorkommen, die unbekannt sind. Zweitens, dass die Überlieferung, dass der Überlieferungstext verschieden ist und nicht klar ist. Und dass man keinen Beweis hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Deshalb es gibt auch Überlieferungsketten von dieser, jetzt von diesem Text, die sind sehr schwach, sehr schwach. So, barakallahu fikum. Hier sagte Ibn Hibban, die Bedeutung ist nicht, dass man nach dem Sterben Yasin liest, sondern beim Sterben. Pass auf, das ist von Ibn Hibban auch gut erklärt. Das bedeutet, wenn man noch nicht gestorben ist, beim Sterben, im Sterbebetrieb, dann liest man jetzt. Bei Imam Ahmed, er sagte, Al-Mashyakh, also die Gelehrten, sie haben Yasin beim Sterben gelesen und sie haben das gemacht, weil sie dachten, dass die Person, für die Person, für den Verstorbenen leichter wird. Leichter wird. Und es gibt eine Überlieferung von Abi Darda und Abu Dhar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hätte, jeder, der stirbt und bei ihm Yasin gelesen wird, wird für ihn leichter sein. Das heißt, beim Sterben und nicht nach dem Sterben. Abu Sheikh in der Vorlesung vom Koran und Abu Bakr al-Marwazi in Al-Janais haben auch überliefert von einem Schüler von Ibn Abbas, dass er sagte, beim Sterben liest man Surat al-Ra'd. Und von Al-Shi'bi, dass Al-Ansar Surat al-Baqara gelesen haben. Das wird, wir haben einmal Yasin, einmal Al-Ra'd, einmal Surat al-Baqara. Was bedeutet das? Das wird Koran lesen. Aber wann? Beim Sterben. Und nicht nach dem Sterben. Und das ist der Unterschied. Deshalb sollen wir aufpassen. Erstmal, dass man Yasin. Sowieso die Überlieferung ist schwach, auch beim Sterben. Aber wenn das gelesen wird als Koran, beim Sterben und nicht nach dem Sterben, da könnte man sagen, okay. Also soll man nicht spezialisieren, spezifisch machen Yasin oder Al-Baqara. Kann man etwas vom Koran lesen, weil das vielleicht für den Verstorbenen leichter wird, weil er Koran hört und die Engel hören Koran und so weiter. Das ist gut. Wallahu ta'ala a'lam. Wa a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wir haben ein Problem. Unsere Batterie. Wie viele Hadith haben wir gemacht? أكثرها ذكر هذه من اللذات لا يتمني أن أحدكم الموت المؤمن يموت بعرق الجبين لقنوا موتاكم لا إله الله فير فنف فقرا ولا موتاكم ياسين كم الحديث 98 بعد 400 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبر وافسح له في وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه شق البصر بارك الله فيكم وعندما يموت الإنسان فيبقى البصر يبقى فاتح العينين فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فأغمضه أغمض عيونه فذلك من السنة أن يغمض عين الميت وقد أجمع على ذلك المسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض أتبعه البصر يفهم منه يعني إذا طلعت الروح البصر يتبعه لسان فخلص يذهب ثم قال صلى الله عليه وسلم فضج ناس يعني قال لهم مات خلص مات فضج ناس من أهله قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير لأنه كان قبل يدعون على أنفسهم بالشر مثل اليوم يا ليتني قبله وكذا ويدعو على نفسه نسأل الله السلام قال فإن الملائكة تؤمن الملائكة موجودة تؤمن على دعائكم على ما تقولون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي أبي سلم وارفع درجته في المهديين وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه ما معنى ادخله في عقبه يعني عقبه هو الذين يأتون من بعده الذرية الصالحة شفت العلم رواه مسلم حديث والحديث فيه دليل على أن الميت على أن الميت ينعم أو يعذب في قبره ليش قال افسح له في قبره نور له فيه وفيه كذلك الدعاء للميت عند موته ولأهله وأخلفه أو أخلفه في عقبه يعني في ذريته أو في الذين يأتون من بعده في هندة أخ تنينسك بارك الله فيكم أم سلمة زاكتر رضو الله عليها ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كان غين und أبو سلمة waren sein Augen die Augen von أبو سلمة waren offen der Prophet صلى الله عليه وسلم hat die Augen von أبو سلمة von أبي سلمة zugemacht und dann sagte er wenn die Seele entnommen wird das Sehen folgt der Seele. Dann haben manche Leute viel gesprochen. Es war laut geworden. Von seiner Familie, von der Familie von Absalom. Der Prophet Sallallahu sagte, macht kein Gebet, außer mit Gutem. Nämlich die Engel, die sagen Amin für das, was ihr bittet. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Allah, vergebe und verzeihe Abu Salam und erhöhe sein Niveau in Al-Mahdiyin, in Gerechtleiteten, und vergrößere sein Grab und erleuchte sein Grab. وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ, das bedeutet, dass er gute Nachkommenschaft hat, die für ihn weiter sozusagen gut sind. Auf Deutsch ist sehr schwer, وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ, ja, zu übersetzen. وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ, was sagt man bei dir? Kannst du auch auf Englisch sagen? وَخْلُفُ, das Letzte. Ja, und dann? Make his grace spacious for him and grant him light in him. Und dann? Ah, subhanallah. Der hat den letzten Satz. Die haben das nicht übersetzt, ja? Subhanallah. Weil die nicht wissen, ja? Ukhlufu fi aqibih, das bedeutet, dass seine Familie und seine Nachkommenschaft, die nach ihm kommen, gut werden, dass sie auf seinen, sozusagen, dass sie gut für ihn sind und dass sie gut auch werden. Das ist ein Bittgebet für seine Familie und für ihn. Weil wenn du Nachkommenschaft hast und nach dir, die machen für dich Dua und die sind gute Leute, dann sozusagen hast du eine Spur hinterlassen in diesem Leben und diese Spur von dir war gut. Und das ist die Bedeutung hier. وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ. Das bedeutet, ersetze ihn in seine Nachkommenschaft. Was wird ersetze ihn in seine Nachkommenschaft? Das wird im Guten. Dass seine Nachkommenschaft seine gute Taten auch weiter ersetzen und tun. Vielleicht ja, so könnte man sagen. Al-Aqiba, Aqibat al-Muttaqin, das ist sozusagen sein, was am Ende kommt. Nee, Aqiba bedeutet deine Nachkommenschaft, die nach dir kommen. Akhlufu fi Aqiba, das heißt, mach das gut. Das ist ein Bittgebet auf jeden Fall. Barakallahu fik. Was bedeutet dieses Hadith? Das Hadith ist klar eigentlich, ich brauche nicht viel zu erklären hier. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, das Hadith ist bei Muslim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam rein, während Abu Salama starb. Abu Salama starb. Als er starb, seine Augen waren offen geblieben. Und das ist normal, weil die Leute, die sterben, meistens ihre Augen sind offen. Der Prophet hat die Augen zugemacht. Und das ist richtig, dass man bei Verstorbenen die Augen zumacht. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn die Seele entzogen wird, dann danach kommt Al-Basar, das ist Sehvermögen. Das bedeutet, oder, dass man mit Augen die Seele beobachtet, wie sie rausgeht. Und dann auch die Augen, die bleiben offen. Und deshalb macht er das so. Und der Prophet, als die Leute angefangen haben, das war früher so, als jemand starb, dann sagen die Leute laut und die schreien und sowas, vor dem Islam meine ich. Die schreien und die machen und die sagen, die machen mit Gebet gegen sich selber. Der Prophet sagte, nein, mach das nicht. Weil die Engel Amin sagen, wenn ihr mit Gebet macht. Und dann hat der Prophet für Abu Salama und für seine Nachkommenschaft mit Gebet gemacht. Und in diesem Hadith ist der Beweis, dass man für den Verstorbenen und für seine Familie mit Gebet machen kann. Und dass im Grab entweder Lohn oder Peinigung gibt. Dass es im Grab Lohn oder Peinigung gibt. Der Beweis ist hier. وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, mach sein Grab weit. وَنَوِّرْ لَهُ فِي, erleuchte sein Grab. Allah Ta'ala, A'la wa A'la. Das heißt, wir wissen jetzt etwas, wie man mit Verstorbenen umgeht. Aufpassen. Erstmal, man sollte viel über Sterben sprechen. Zweitens, wenn jemand krank ist, dann sollte man nicht sagen, oh Allah, lass mich sterben. Sondern man kann ein Bittgebet machen. Dann, man sollte gut von Allah denken. Und wenn man einen Kranken besucht, dann sollte man ihm Gutes erzählen und so weiter. Wenn der Verstorbene beim Sterben ist, dann sagt man ihm, sag la ilaha illallah, oder man kann ihm auch, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang Koran rezitieren beim Verstorbenen. Wenn man anfängt zu schwitzen, das kann ein gutes sozusagen Zeichen sein. Wenn die Seele entzogen wird, dann macht man die Augen zu von Verstorbenen und man macht für den Verstorbenen Bittgebet. Die anderen, die dürfen nicht schreien, ja, und die dürfen auch kein Bittgebet gegen sich selber machen. Das sind alle Regeln jetzt für uns. Barakallahu fikum, hakala, hadi, yani adab بالنسبه للجنائز. المسلم يكثر من ذكر هادم اللذات. المسلم اذا اصابه ضر ما يتمنى الموت وانما يدعو الدعاء. ثم بارك الله فيكم اذا كان الانسان يحتضر يعني اثناء الموت لا باس بقراءه شيء من القران، واذا رؤي انه احتضر فيلقن لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا مات برشح الجبين وعرقه فهذا بارك الله فيكم يعني ان شاء الله قد تكون علامه للايمان ولحسن الخاتمه. فاذا مات اغلقت عيناه، ولا يجوز ان يدعو الانسان على نفسه في هذا الحال، لأن الملائكة تؤمن على دعاء ثم يدعى للميت ولأهله. هذه كلها أمور. الحديث 99 بعد 400. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية ببرد حبرة، متفق عليه الحديث. طيب، أو حبرة يقال، أو حبرة يقال كذلك، مثل عنبة. سجية أي غطية. والحبرة ما كان لها أعلام، وهي من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل الغسل فيما يظهر، والتغطية تكون لصيانة الميت وعدم انكشاف عورته. وأما التسجية فتكون بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. وعنها، عن عائشة أيضا، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على لأن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته. وكذلك بارك الله فيكم، أخرج الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال وعيناه تهراق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي وقبل عثمان ابن مضعون لما مات. فإذا يجوز تقبيل الميت، يجوز تقبيل الميت بعد موته بارك الله فيكم. إذن الميت لما يموت يغطى ويسجى، يعني يوضع عليه، يغطى جسده، وطبعا فيما بعد لما يعرى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما عري، بارك الله فيكم، ما عري، لأنه اختلفوا الصحابة ماذا يفعلون، وهذا سيأتي فيما بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم. في 198 عائشة رضي الله عليها sagt, dass der Prophet Muhammad sallam, als er starb, hat man ihn bedeckt mit einem Stoff, was Zeichen, nicht Zeichen zu sagen, Streifen gehabt hat. Und das ist Thawb al-Hibara, weil wenn der Verstorbene stirbt, dann macht man, dann bedeckt man ihn. Nicht, dass sein Aura aufgedeckt wird und so weiter. Und das ist bei Bukhari Muslim. Und auch barakallahu fikum bei Abu Bakr. Bei Abu Bakr, auch bei Aisha, Entschuldigung, überliefert, dass Abu Bakr, radhiyallahu anhu, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geküsst hat, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb. Salawatullahi wa salam. Das wird der Prophet ist gestorben. Ja? Das steht so. Abu Bakr radhiyallahu anhu kam rein, der hat den Propheten gesehen, der hat ihn geküsst. Das heißt, man darf, was macht man? Wenn jemand stirbt, wird erstmal bedeckt, sein Körper bedeckt, und man kann ihn auch küssen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat, das war Tirmidhi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Uthman ibn Maz'un geküsst und er hat geweint, salawatullahi wa salamu alaihi. Als Uthman ibn Maz'un starb. Das ist auch eine Sache, neue, zwei Regeln dazu. Man bedeckt den Körper und man darf auch einen Verstorbenen küssen. Das letzte Hadith für heute, inshallah. Das letzte Hadith. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدين بدينه حتى يقضى عنه وهذا تشديد في الدين في مسألة الدين حتى أن الصلاة تركت على من مات وعليه دين حتى تحمله عنه بعض الصحابة وحتى الشهيد يغفر له عند أول دفع من دمه إلا الدين يعني الحديث فيه أن الميت مشغول بدينه بعد موته ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت وأنه أهم الحقوق هذا إذا كان قد أخذ الدين برضا فكيف إذا أخذ غضبا أو غصبا عفوا ونهبا وسلبا إذا من الآداب آداب الموت أنه إذا كان إذا مات الميت فيقضى عنه دينه والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على رجل عليه دين وقال كان في رجل عليه دينارين دين قال إني رأيت يعني أنه في قبره يعذب هذين الدينار من يقضي عنه فقضى عنه بعض الصحابة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين فنسأل الله السلام ثم يا أخوة حقوق الناس عظيمة حقوق الناس عظيمة فمن استدان دينا ولا يريد الأداء يعني لا يريد أن يرجع لصاحبه قسم الله ظهره والعياذ بالله فنسأل الله السلام عليكم السلام إذا من آداب كذلك من الآداب المتعلقة بالموت أن الإنسان إذا مات عليه دين أن يقضى عليه بسرعة بارك الله فيكم حديث فنفندت حديث نوما فنفندت Das heißt, wir haben 500 Hadithe gelernt. سبحان الله 500 حديث aber wer hat das richtig gelernt und wer hat das noch im Kopf von euch 500 حديث ها الحمد لله زهقت ذا مايستر عصاي und wir werden hier stoppen inshallah alhamdulillah rabbil alamin der prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte die seele eines mu'min ist abhängig oder verbunden mit seinen schulden gebunden an seine Schulden, bis diese Schulden beglichen sind. Subhanallah. Was bedeutet das? Erstmal, das Hadith ist bei Ahmed und Tirmizi. Das bedeutet, der Verstorbene ist noch beschäftigt nach dem Sterben mit den Schulden. Warum? Weil wenn diese Person, wenn für den Verstorbenen die Schulden nicht beglichen sind, dann kann dieser Verstorbene bestraft werden für diese Schuld. Und er bleibt sozusagen noch im Zweifel, was ist mit ihm. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Gebet verlassen bei einem, der Schulden gehabt hat. Die kamen zu Propheten sallallahu alaihi wasallam mit jemandem, mit Verstorbenen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte Leichnamgebet verrichten. Der Prophet sagte, nein, ich mache das nicht. Diese Person hat Schulden. Erstmal, die Schulden müssen beglichen werden. Dann haben manche von Sahaba das gemacht, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hat ihm ein Janaza Leichnam geholt, der die sagt, ich habe diese Person gesehen, der hat zwei Dinar Schulden. Sein Grab brennt und der wird bestraft wegen dieser zwei Dinar. Begleicht die Schulden. Barakallahu fikum, es ist sehr wichtig, dass man, wenn jemand stirbt, dass man die Schulden vom Verstorbenen begleicht. Das heißt, angenommen, eine Person, dein Vater, dein Onkel oder sowas stirbt und diese Person hat Schulden, dann sollte man schnell diese Schulden begleichen. Aber eigentlich, der Muslim sollte versuchen, keine Schulden zu machen. Weil die Schulden, die sind Trauer in der Nacht. Hem. Was ist Hem? Das bedeutet, dein Herz ist unruhig in der Nacht und Erniedrigung am Tag. Weil die Leute, die gucken dich an, ja, wir wollen unser Geld und so weiter. So soll man aufpassen, Barakallahu fikum. Sollte man schnell die Schulden begleichen. Aber wenn man Schulden gemacht hat und da will man nicht begleichen, weil iyadu billah, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft diese Person. So soll man aufpassen. Das heißt, Barakallahu fikum, zu regeln auch von Janaza gehört, wenn jemand Schulden hat, da sollte man schnell diese Schulden begleichen. والله تعالى أعلى وأعلى يعني بارك الله فيكم اليوم تعلمنا بالنسبة للجنازة هذه المسائل المسألة الأولى الإنسان يكثر من ذكر الموت لا يتمنى الموت لا يتمنى الموت أن الإنسان إذا حضر أحد الناس مرض موت فيذكره بالآخرة ويذكره بفضل سعة الله سبحانه وتعالى فضل الله وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى ويذكره بالخير ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان في وقت الموت لا بأس أن يتلى عليه شيء من القرآن، وإذا حضرته الوفاة يقال يلقب لا إله الله محمد رسول الله، وثم إذا صار عنده عرق في جبينه فهذه علامة حسن خاتمة إن شاء الله، يغطى جسده ولا بأس بتقبيله ويسرع بأداء دينه. سنقف بإذن تعالى المرة القادمة سنكمل بالنسبة للغسل وبالنسبة للكفن ثم بارك الله فيكم الأمور الأخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير بارك الله فيكم بكم انتو عندي إن شاء الله سوهم دي جليمت بني من دي مسلم زلت اشتغبن ونتوت في الأذين weil wir alle sterben werden und so weiter. Zweitens, wenn man Probleme hat, sollte man nicht sagen, oh Allah, lass mich sterben. Drittens, wenn jemand krank ist, sollte man ihm erklären, dass es immer, wir werden alle sterben, da sollte man gut von Allah denken und so weiter. Dann viertens, wenn jemand im Sterbenbett liegt und beim Sterben ist, Da kann man etwas vom Koran vortragen. Da sagt man La ilaha illallah, dass die Person sagt La ilallah. Wenn die Person schwitzt, dann ist das ein gutes Zeichen. Wenn die Person dann stirbt, da macht man die Augen zu, bedeckt man den Körper von Verstorbenen. Man darf auch den Verstorbenen küssen und berühren natürlich. Und man sollte schnell die Schulden begleichen vom Verstorbenen. Das haben wir heute gelernt und wir bleiben bei Hadith 500 und das nächste Mal inshallah machen wir weiter in diesem Bereich. Walhamdulillahi bil'alamin. Übrigens, diese Unterrichte bezüglich auch Salat al-Janais, die sind ein Audio-Islam. Islam mit Doppel-A. Da gibt es dort, barakallahu fikum, Bestattungsregeln. Und da kann man diese Unterrichte nochmal hören. Das sind natürlich auch, barakallahu fikum, von Anfang bis Ende mit auch Neuerungen und mit so erklärt. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Und inshallah, das kommt auch später ein Video von den Seminar, was wir gemacht haben über Al-Janais. Wir haben das alles praktisch gemacht. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen. Salli ala ma'an nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإياك خيرا إن شاء الله. Aber das wird uns auch